Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 858 an Goethe, Weimar, 12. Mai 1802. Die Vorstellung der Iphigenia auf den Sonnabend wird keine Schwierigkeit haben, obgleich uns der Titus gestern und heut das Theater wegnahm. Morgen und übermorgen aber werden die Theaterproben mit Ernst vorgenommen werden, und ich hoffe, daß sie über ihr Werk nicht erschrecken sollen. Wohl glaube ich, daß die sinnliche Erscheinung dieses Stücks vergangene Zustände in ihnen erwecken wird, sowohl in Formen und Farben ihres eignen Gemüts als auch der Welt, mit der sie sich damals zusammenfühlten, und in letzterer Rücksicht wird es mehreren hiesigen Freunden und Freundinnen merkwürdig sein. Mit dem Alakos wollen wir es also auf jede Gefahr wagen und uns selbst wenigstens dadurch belehren. Ich will es unsern Schauspielern möglichst ans Herz legen, das Beste daran zu wenden. Der Charlotte Kalb habe ich das Stück lesen lassen, aus Neugierde, wie ein solches Produkt auf einen solchen Sinn wirken würde. Aber es sind närrische Dinge dabei zum Vorschein gekommen, und ich werde mich hüten, eine solche Probe zu wiederholen. Es ist sonderbar, was für Säfte gewisse Tiere aus gewissen Pflanzen ziehen, und die Kalb gehört auch zu denen Lesern, die glauben, ein poetisches Werk, das man ihnen vorsetzt, verspeisen zu müssen, anstatt es anzuschauen. Sie meint, für den Verfasser der Lucinde, an der sie ein großes Wohlgefallen zu haben schien, sei dieser Alakos ein sehr religiöses Produkt. Die passionierteste Natur in dem Stück, die Infantin, fand sie abscheulich und unmoralisch, gerade gegen meine Erwartung. Aber es scheint, dass die gleichnamigten Pole sich überall abstoßen müssen. Cotta kam vorigen Sonnabend hier durch. Er hofft, sie bei seiner Zurückkunft, welche nächsten Sonnabend über 14 Tagen sein wird, hier zu finden. Mir trug er auf, sie zu bitten, dass sie ihm erlauben möchten, Mahomet und Tancred in Schwaben zu drucken. Gädicke hat ihn auf eine undankbare Art sitzen lassen, den Druck wolle er ganz nach ihrer Vorschrift einrichten und die strengste Korrektur beobachten lassen. Er ließ mir bei geschlossenen Aufsatz von dem Architekt Weinbrenner für sie zurück. Der Verfasser wünschte ihre Mitwirkung bei dem Vorschlage, den er darin tut. Die ersten Zeiten meiner hiesigen Ortveränderung sind mir durch manches verbittert worden, besonders aber durch die Nachricht von dem schweren Krankenlager und Tod meiner Mutter in Schwaben. Aus einem Brief, den ich vor einigen Tagen erhielt, erfuhr ich, daß an demselben Tag, wo ich mein neues Haus bezog, die Mutter starb. Man kann sich nicht erwehren, von einer solchen Verflechtung der Schicksale schmerzlich angegriffen zu werden. Leben Sie recht wohl und freuen sich Ihrer wohlgelungenen Geschäfte. Das Geld, das Sie so gütig waren, mir vorzuschießen, liegt parat, und ich erwarte nun Ihre Befehle darüber. Wenn es Sie nicht belästigt, so wollte ich Sie bitten, sich von Niethammern eine Note über das geben zu lassen, was ich ihm für meine und der Herzogin Bücher, die in der eckartischen Auktion erstanden worden, zu bezahlen habe. habe, so wollte ich dann beide Schuldposten auf einmal tilgen und erwarte nun ihre Anweisung darüber. Mit dem Athenor sind sie mir um einen Tag zuvor gekommen, denn auch ich habe dieses schreckliche Produkt erhalten und hatte es schon für sie beiseit gelegt. Ich lege hier ein anderes bei, das nicht viel erfreulicher ist, besonders die Vorrede. Leben Sie recht wohl, Elise Bürgern, werden Sie nun wohl selbst gehört haben? SCH